Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtgedanken, meinem kleinen Format, in dem ich von Menschen eingesendete Listen abarbeite. In diesem Fall stand die Liste nicht von Menschen, sondern von einer Maschine. Und wir starten die Liste jetzt. Okay, das erste Wort heißt Schattentänzer. Schattentänzer dürfte wahrscheinlich dann der Mensch sein, der in einer Disco oder in einem Club, wie man heutzutage sagt, irgendwie so in der Ecke tanzt und da so völlig unbeleuchtet steht. Möglicherweise ist das dann ein Schattentänzer. Wäre das eine Idee? Dann ein Rostflügel. Ja, falls sich Menschen fragen, warum manche Flugzeuge abstürzen, schaut mal, ob da was rostet. Vielleicht ist es ein Rostflügel. Das könnte sein. Ansonsten müsste man überlegen. Naja, mal gucken. Dann, das nächste Wort ist Nebelkompass. Ein Nebelkompass ist ein Kompass, der mir sagt, wo der Nebel ist, oder? Also, müsste ich jetzt nur, kann man den Kompass dann auf diesen Nebel quasi eichen und dann weiß man, okay, da lang, da ist Nebel. Warum sollte man Nebel suchen? Mal überlegen. Der nächste Begriff ist Lavendelsturm. Gut, ja, ist eine andere, ein Begriff, ein anderes Wort für Frühling wahrscheinlich, für Menschen, die pollenallergisch sind gegen Lavendel. Hat Lavendel Pollen, gegen die man richtig fies allergisch ist? Naja, Katzen mögen kein Lavendel. Das letzte Wort ist Archivgespenst. Gut, man sagt heute, glaube ich, politisch korrekt Bibliothekarin, aber ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal!